With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback of California. The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Packers Talk Germany. Diesmal die 8. Folge mit der Woche 2 gegen die Minnesota Vikings. Heute haben wir noch einen mehr dabei als letzte Woche, und zwar ist der Max heute wieder mit dabei. Hallo zusammen, ich war jetzt länger nicht dabei, aber ich bin jetzt mal heute, rede ich mal wieder über die Vikings und schau mal zurück noch auf die Bears mit euch. Und der Alex ist dabei. Ja, hallo. Ja, und ich selbst, Nick, bin natürlich auch wieder mit dabei. Max hat heute schon so grob angerissen, was wir machen. Wir reden über die Bears und natürlich auch über das Vikings-Spiel am nächsten Wochenende. Aber wir fangen erstmal damit an. Wir haben unseren Discord-Server jetzt endlich auch mal bei uns auf der Seite verlinkt. Und zwar müsst ihr jetzt nicht mehr irgendeinen komplizierten Discord-Link eingeben, um uns zu joinen, sondern ihr könnt einfach auf packerfans.de/discord im Browser gehen und werdet automatisch zu unserem Discord-Server weitergeleitet. Dann fangen wir quasi an mit dem Bears-Game. Was gibt's dazu zu sagen? Wer möchte anfangen? Ah, lass mich. Erstmal muss ich mich bei Khalil Mack entschuldigen und muss einfach mal den Hut ziehen. Dieser Mann hat mich echt Lügen gestraft, indem ich gesagt habe, er wird erst ein bisschen brauchen, bis er sich in das Defensiv-Play der Bears einfügt. Er hat es nicht gebraucht, obwohl ich auch dem mal denke, dass da eine Menge Wut auf Gruden dabei war, dem er einfach mal zeigen wollte, Junge, da hast du den Falschen weggeschickt. Er hat ordentlich für Verwüstung gesorgt bei uns zusammen mit Smith. Das hätte ich so nicht gedacht. Aber wir haben ja einen Rodgers, der auch noch mit einem Bein einen Bären erledigen kann. Und somit haben wir dann doch nochmal Schwein gehabt und haben das Spiel gewonnen. Für mich bleibt aber bei dem Spiel hängen. Die Bears haben in der ersten Halbzeit enorm stark gespielt. Auch Trubisky hat wirklich einen seiner besten Tage in der NFL gehabt. Zur Pause hin, ich denke aber, das war auch ein bisschen so dieser Moment, wo dann Rodgers zurückkam, dass das Team nochmal gepusht wurde, dass auch dann endlich die O-Line gearbeitet hat und echt viel Druck von den Bears abgefangen wurde. Und man muss ganz ehrlich sagen, dann war auch unsere Defensive wieder stärker und hat auch Trubisky ein bisschen wieder auf den Füßen gestanden und somit konnten wir das Spiel doch noch drehen. Wenn ich da einfach mal einhaken darf und einfach mal meine Einschätzung geben kann. Ich denke vor allem, dass Trubisky nicht in der ersten Hälfte richtig gut war, sondern eigentlich nur die ersten 15 Plays. Das sind die Plays, die Spielzüge, die der Trainer vorgibt. Also normalerweise läuft es ja so, jeder Trainer gibt 15 Spielzüge vor, die werden abgearbeitet, egal wie es zu dem Zeitpunkt steht, egal was bis dahin passiert ist, die 15 Spielzüge werden abgearbeitet. Und Trubisky hat die 15, die hat er bravourös hingekriegt. Da ging es ja auch noch nicht drum, irgendwie irgendwelche Defensive Coverages und zu lesen, was weiß ich, wohin bewegt sich die Defense kurz vorm Snap und wie muss ich dann meinen Wurf anpassen und welcher Receiver könnte dann frei sein. Als in der zweiten Halbzeit Mike Patton, ich glaube, da hat er in der Kabine nochmal die Verteidigung um sich geschart und hat gesagt, Leute, so einen Scheiß macht er jetzt nimmer, er spielt jetzt mal richtig Football. So hat es zumindest danach ausgesehen. Dann haben sie nur noch 6 Punkte zugelassen in der zweiten Halbzeit. Und da ist nicht mehr viel Effektives bei rumgesprungen für die Bears, auch wenn sie noch ein paar First Downs gekriegt haben und eigentlich relativ solide übers Feld marschiert sind. Irgendwann war dann immer Schluss. Und vor allem war auch klar, dass Trubisky noch nicht der perfekte NFL-Quarterback ist und dass er in seinem zweiten Jahr in der NFL noch nicht so weit ist, um eine Offense zu vielen Punkten zu führen, wenn es darum geht, die Defense zu lesen und wenn es darum geht, sich dementsprechend darauf einzustellen und so ein paar kleine Dinge noch so zu adjusten. Deswegen hat er am Ende auch nur ein Quarterback-Rating von 77 hingekriegt. Khalil Mack war in der ersten Halbzeit überragend stark, war auch zweimal gegen DeShone Kizer überragend stark und hat dann in der zweiten Hälfte ein bisschen abgebaut, wurde auch nicht mehr so oft eingesetzt. Vielleicht war er ein bisschen müde, vielleicht hatten die Bears auch irgendwie ein anderes defensives Scheme, was ich jetzt aber eigentlich nicht glaube, nach dem, was er in der ersten Halbzeit geleistet hat. Auf jeden Fall war er dann nicht mehr so gefährlich. Lag vielleicht auch dran, dass Rodgers mit seinem einen Bein halt, auf dem er noch rumgehüpft ist, den Ball ein bisschen schneller losgekriegt hat als vorher. Und das hat übrigens auch meiner Meinung nach dem ganzen Spiel gut getan, der Packers, dass sie einfach schnelle Screen-Pässe gemacht haben, versucht haben, dass Rodgers einen Ball schneller aus der Hand kriegt, damit da keiner auf ihn zurennt und ihn möglicherweise nochmal umrennt. Und das sieht man auch an einer Statistik vor allem, dass sie dahin umgestellt haben, und zwar an den Yards after Catch. Da haben sie insgesamt fast 193, also fast 200 Yards after Catch gemacht. Randall Cobb allein 99, wenn ich mich nicht ganz irre. Wovon einige natürlich auch bei seinem 75-Yard-Touchdown zustande gekommen sind. Und ich denke, das war auch so der Hauptgrund, warum die Packers in der zweiten Halbzeit dann wieder rangekommen sind und die Bears am Ende noch geschnappt haben und sie überholt haben. Ein überragender Rodgers, ein Khalil Mack, der sich nicht mehr so oft gezeigt hat, und eine Defense, die sich ordentlich angepasst hat und vor allem, was ja am wichtigsten ist in der NFL, keine Punkte oder nur noch wenige Punkte zugelassen hat im Vergleich zu den 146 Yards und 10 Punkten in den ersten zwei Drives der Bears. So, ich muss mich auch bei jemandem entschuldigen, bevor ich meine Einschätzung abgebe. Das ist aber nicht Khalil Mack, sondern es ist Randall Cobb. Ich habe gesagt, der Junge ist alt und Jordy Nelson ist 100-mal besser als er und ich hätte lieber ihn gecuttet gesehen und so weiter und so weiter. Was ein geiles Spiel. Was eine starke Leistung. Und er hat wirklich gezeigt, dass er es verdient hat, noch bei uns im Roster zu sein. Dazu fand ich unsere Receiver in der ersten Halbzeit sehr schwach und der zweiten Halbzeit sehr, sehr stark. Denen hat das bestimmt besser gefallen mit den kurzen Pässen. Dann muss man nicht ewig lang rumrennen und sich versuchen, freizulaufen. Die Bears Defense hat richtig stark gecovert in der ersten Hälfte. Es war schon schwierig, die kurzen Pässe haben da besser getan. Aber ich denke, allgemein haben auch alle einfach ein besseres Spiel gemacht. Rodgers war besser, die O-Line war besser. Jamal Williams in der Pass Protection hat in der zweiten Halbzeit einen unglaublich hervorragenden Job gemacht. Und am Ende hat es dann halt auch einfach gepasst. Da war dann das Fünkchen Glück mehr da. Und ich denke, deshalb haben wir gewonnen. Zu Khalil Mack brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Klar, er hat viele Plays gemacht. Aber man muss dazu sagen, er hat den Sack gegen Kizer gemacht. Kizer ist total unnötig nach rechts ihm voll in die Arme gelaufen. Er hat die Interception gegen Kizer gemacht. Das war eine Mischung aus einem schlechten Wurf von Kizer und einem absolut bescheuerten Playcall. Und da muss ich gleich mal eingreifen. Das war überhaupt nichts mit dem Playcall. Auch wenn das ein Run gewesen sein hätte können, müssen, sollen, dürfen, was weiß ich was. Also ganz ehrlich, wenn man nach hinten fällt, ja, dann behält man den Ball, nimmt den Sack in Kauf und dann ist gut. Und dann gibt's halt, was weiß ich, ein drittes und 20 zur Not. Aber man wirft doch den Ball nicht hoch in die Luft und hofft dann, dass man noch ein tolles Play draus macht. Bei einem Screen Pass, bei einem, was soll denn da Tolles bei rauskommen? Mit Glück machst du 5 Yards und dann, keine Ahnung, dann fängt Montgomery zwar den Ball, aber dann wird er sofort von irgendeinem umgehauen. Also, was soll da Spektakuläres bei rauskommen? Er hätte den Sack nehmen müssen und hätte dann sagen können, okay, nächster Spielzug, weiter geht's. Die Interception war ganz allein Kizers Schuld. Ja, aber also zumindest Mike McCarthy hat selbst auch die Schuld ein bisschen auf sich genommen und das sehe ich zum Beispiel auch so. Aber also ich sehe halt, klar, Khalil Mack hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht in der ersten Hälfte, weil er eben auch viel Zeit hatte, zum Quarterback zu kommen. Bulaga dafür, dass der fast ein Jahr kein Spiel mehr gemacht hat, der hat in der Preseason, glaube ich, 2 Drives gespielt und gerade erst frisch aus einer Verletzung rauskommt, hat ihn richtig gut gecovert. Ich persönlich habe ja letzte Woche gesagt, wenn man noch Mercedes Lewis daneben stellt, kriegt Khalil Mack gar keine Schnitte. Gut, das hat McCarthy jetzt nicht gemacht. Von dem her ist es schwer zu sagen, ob ich recht hatte oder nicht, aber ich persönlich denke, wenn man noch einen Tight End da zur Hilfe gestellt hätte, dann hätte Khalil Mack auch zumindest gegen Rodgers null Plays gemacht. Dafür hatte ich recht damit, dass zum Beispiel Akeem Hicks ziemlich stark gespielt hat, hat den Sack gemacht gegen Rodgers und hat, glaube ich, auch 2-3 Tackles gemacht und allgemein viel Druck ausgeübt. Das war schon sehr, sehr stark, was vom Rest der Line gemacht wurde, weil eben der Fokus komplett auf Mack lag. Und zu Trubisky, ja, der hat anderthalb Drives richtig stark gespielt. Der Pass auf die rechte Außen, auf Allen Robinson gegen Jaire Alexander, war perfekt. Ich habe den gesehen und habe mich gefragt, was Matt Nagy mit dem Jungen gemacht hat. Und gegen Ende des Drives waren dann schon wieder so Plays dabei, wo er Allen Robinson in der Endzone überworfen hat, obwohl der frei war. Trey Burton läuft durch die Mitte durch, ist frei und er passt ihn einfach nicht an. Und ab da ging es ziemlich bergab. Viele kurze Pässe für teilweise Negativ-Yards. Hat offene Receiver nicht gesehen und dafür in Coverage geworfen und so weiter. Also so richtig lief es dann irgendwie nicht mehr. Also richtig schlimm wurde es dann, als die Packers angefangen haben, ihnen den First Receiver, also seinen First Read Receiver wegzunehmen, wo geplant ist, da möchte ich eigentlich hinwerfen. Dann ging es total bergab. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass wir das Rushing Game von Howard nicht stoppen konnten. Der ist in 15 Attempts 82 Yards weit gelaufen. Das ist ganz schön viel. Und was für mich sehr, sehr enttäuschend war, ist Clay Matthews, der zwar erstaunlicherweise, obwohl viele an seiner Athletik gezweifelt haben, immer wieder frei war und immer wieder durch war, aber dann hat er, also was er dann gemacht hat, war echt traurig. Also der hat nichts hingekriegt. Der ist am Trubisky, beim Touchdown-Lauf von Trubisky läuft er an Trubisky vorbei, obwohl er ihn eigentlich frei vor sich hat und nur noch umballern muss. Der hat mehrmals Sex verhauen und dann natürlich auch noch zu erwähnen, eigentlich alle dachten schon, das Spiel ist vorbei, wir haben gewonnen, und dann hat er einen Late-Hit gegen einen Rushing the Passer gegen Trubisky rausgehauen. Das war kein gutes Spiel. Mal Vollidiot. Vollidiotischer Spielzug. Naja, was wir machen, passiert schon mal. Abhaken und ans nächste Spiel denken, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir so bis zusammengefasst, wie wir das Spiel für uns gesehen haben. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt oder ob ihr es nachgeguckt habt. Es war jedenfalls ziemlich geil. Also ich habe mir zur Halbzeit, dachte ich mir, ja, aber wir gewinnen das noch. Und habe mir die ganzen Töne ausgemacht, die Kommentatoren, die alles schwarz gesehen haben, ausgemacht, habe mir Musik angemacht und eine Halbzeit lang nur gefeiert. Das war richtig geil. Also ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß an dem Spiel und könnt auch, egal wie es ausgeht, am Wochenende gegen die Vikings euren Spaß haben. Also ich habe mir eine Social Media Sperre verordnet, habe mein Handy weggepackt, habe das Spiel einfach geguckt und muss sagen, ich war auch nach der Verletzung von Rodgers noch optimistisch. Als er vorne beim Fahrer eingestiegen hat, habe ich mir gedacht, der kommt wieder, alles wird gut, das Ding gewinnen wir noch. Ja, Alex hat schon angesprochen, Verletzung. Kleines Injury Update, Aaron Rodgers, wollen bestimmt alle wissen, hat selbst gesagt, er hat ein verstauchtes Knie. Was es genau ist, also es wird halt vom Innenband ausgegangen, ist aber nicht bekannt. Hat heute nicht trainiert, wird also nur einzeln mit den Coaches, mit den Fitnesscoaches irgendwie was gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass er auch morgen nicht trainieren wird. Also kurz für die Zuhörer, wir haben heute Mittwoch. Ich gehe mal davon aus, er wird auch am Donnerstag nicht trainieren und dann Freitag eventuell wieder ein bisschen was machen. Und dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er am Wochenende spielen wird. Ich bin der Meinung, es wäre nicht gut, wenn er spielt, weil ich befürchte, dass er nicht 100% hat. Denke aber auch, er wird am Freitag einen Walkthrough machen, einen ganz gemütlichen, und dann wird man sehen, was passiert. Aber als Defensive Coordinator bzw. Offensive Coordinator würde ich sagen, oder Head Coach würde ich sagen, bleib mal lieber auf der Bank. Lass Kaiser machen, weil das Risiko, sich gegen die Vikings zu verletzen, ist nun mal auch doch ein bisschen höher. Nee, also das sehe ich anders. Also ganz ehrlich, es zählt, das Spiel gegen die Vikings ist so wichtig. Das kann mit Pech oder mit Glück, je nachdem, ob wir es gewinnen oder verlieren, die NFC North entscheiden. Und zwar gibt es in der NFC North zwei Favoriten und das sind die Vikings und das sind wir Packers. Sonst, also die Bears werden diese Saison nichts reißen und die Lions werden diese Saison gar nichts reißen. Und deswegen geht es da um die NFC North und wahrscheinlich auch um den Einzug in die Playoffs. Und ich denke, wenn Rodgers halbwegs fit ist und irgendwie sein Bein stabilisieren kann, dass es nicht beim ersten Sack auseinanderfliegt, dann wird er auf jeden Fall spielen wollen und er wird auch spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Spiel, also ich sagen wir es mal so, wenn DeShone Kizer spielen würde am Sonntag, dann sehe ich schwarz. Also dann glaube ich nicht, dass wir das Spiel in irgendeiner Art und Weise gewinnen können. Da sehe ich keine Chance. Mit Rodgers sehe ich eine, weiß ich nicht, also dann ist es natürlich, wird es knapp wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich sehr knapp, aber ohne Rodgers auf keinen Fall gewinnen wir das Spiel. Also geht es eigentlich nur darum, wollen wir die Chance haben zu gewinnen, und ich denke, auf jeden Fall wollen wir die Chance haben zu gewinnen. Das heißt, wenn Rodgers halbwegs gerade auslaufen kann und sich nett, also nicht die Gefahr besteht, dass er sich schwerer verletzen würde oder so, würde ich auf jeden Fall Rodgers spielen lassen. Dazu muss ich sagen, ich stimme dir im Grunde zu, dass wir mit Rodgers eine deutlich höhere Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Aber ich muss mal so ein bisschen auch wegen letztem Spiel so ein bisschen eine Lanze für DeShone Kizer brechen. Kizer hat eigentlich in diesem ersten Drive, den er gespielt hat, richtig gut gespielt. Er ist 55 Yards übers Feld gelaufen, hat uns in die Red Zone gebracht. Und dann? Dann ist er dumm rausgescrambled. War ein Fehler, kann passieren. Dann hat er, glaube ich, noch einen Pass gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann hat er die Interception geworfen. Dann war er raus. Genau. Das heißt, einmal ist er ein bisschen doof gelaufen. Okay, kann passieren. Dann war es eine Mischung aus einem schlechten Wurf und einem Playcall. Und da muss ich dann eingestehen, es war auch einfach eine geile Aktion von Mac. Normalerweise hängt er da mitten in Bulaga drin und hat gar keine Chance, den Ball überhaupt zu fangen. Und so denkt man das als Quarterback bei dem Play auch. Aber der war dann halt so spielintelligent, dass er diesen Schritt zurück gemacht hat. Es war, auch wenn ich es vorher so ein bisschen herabgewürdigt habe, es war schon eigentlich gut gemacht. Und ansonsten hat Kizer eigentlich die Sachen, die er gemacht hat, mal abgesehen von diesen zwei Plays, waren echt gut. Natürlich muss man sagen, die Vikings haben ein starkes Team, aber DeShone Kizer ist kein scheiß Quarterback. Der kann auch spielen und ich bin der Meinung, dass wir auch mit DeShone Kizer zumindest nicht null Gewinnchancen haben. Vielleicht nicht null, aber 0,1. Also noch meine letzte Aussage. 7 Versuche, 4 davon an Mann gebracht für 55 Yards, ein Quarterback-Rating von 42,9, kein Touchdown, eine Interception und einmal einen Ball rausgerissen bekommen. Keine Frage, also es war kein gutes Spiel und er hat auch letzte Saison nur verloren, aber ich glaube nicht, dass DeShone Kizer so schlecht ist, wie er von allen dargestellt wird. Ich glaube, DeShone Kizer ist ein Upgrade zu Brett Hundley. Und auch mit Brett Hundley haben wir Spiele gewonnen. Gegen wen nochmal? Die Bears. Und die Browns, ja. Und die Browns, nee. Naja, also natürlich hoffen wir alle, dass Rodgers fit bleibt. In der Overtime übrigens. Natürlich hoffen wir alle, dass Rodgers fit bleibt, keine Frage. So, nächste Hiobs-Botschaft. Davante Adams hat heute nicht mit trainiert. Ich habe vorher mit Max schon so ein bisschen gequatscht. Wir haben gedacht, es wäre im ersten Drive, glaube ich, war es, ist er einmal eine Go-Route links außen gelaufen und ist nach ein paar Metern abgebrochen, hat sich selbst ausgewechselt. Laut Michael Cohen hat Davante Adams aber gesagt, dass er eine Schulterverletzung hat. Und zwar ist er bei diesem 51-Yards-Pass, wo er, das müsste kurz vor seinem Touchdown gewesen sein, wo er quer übers Feld gelaufen ist, sei er irgendwie doof auf seine Schulter gefallen. Aber er sagte auch, dass er sich soweit gut fühlt und seine Chancen am Wochenende zu spielen sehr hoch sieht. Von daher kein Grund zur Panik. Ich würde auch sagen, keine Panik. Warten wir es erstmal ab, was im Injury Report steht und was er so die nächsten Tage noch sagt. Aber ich gehe eigentlich jetzt gerade von dem, was er jetzt bisher gesagt hat, eher davon aus, dass er spielen wird. Sehe ich auch so. Und dann gibt's als letztes noch so ein bisschen mehr oder weniger Nachrichten von Josh Jones. Der hat gestern Abend bei Clubhouse Live von den Packers News gesagt, dass er sich soweit gut fühlt, er auf einem guten Weg ist. Er weiß nicht, ob er es schafft bis zum Wochenende. Also kurz, er hat auch heute nicht mittrainiert. Er weiß nicht, ob er es bis zum Wochenende schafft, fit zu werden. Aber er gibt sein Bestes. Und in dem Zug noch dazu, Oren Burks hat heute voll mittrainiert, soweit ich weiß. Das klingt doch schon ganz gut. Ich denke mal auch, dass es dann noch mit Davante Adams, wenn er es schafft, wäre super. Burks wird auch wichtig sein, dass er langsam an Bord kommt. Ja, dann warten wir mal ab. So, dann gibt's die ersten Roster-Moves. Während der Season, und zwar wurde Trevor Davis, Wide Receiver, vor allem Returner, auf Injured Reserve gesetzt. Es wurde zuerst vermutet, dass man vielleicht ein Injury Settlement mit ihm hätte, also dass er auf IR ist und dann entlassen wird. So ist es aber wohl nicht, sondern man sieht Davis tatsächlich als einen Spieler, den man eventuell wiederholen könnte. IR bedeutet aber, dass er mindestens 8 Spiele raus ist, das heißt, frühestens nach dem 9. Saisonspiel könnte er wieder, beziehungsweise nach Woche 9 könnte er wieder einsteigen. Dafür geholt haben wir Deontay Burton, ist ein Cornerback, ehemals Wide Receiver im College von den Atlanta Falcons. Der hat in der ersten Woche gespielt, hat ein paar Snaps, und zwar genau 5 in der Defense gesehen, dabei einen Assisted Tackle gemacht und hat 18 Snaps in den Special Teams gespielt, dabei aber nicht returned, soweit ich das überblicken konnte. Ich gehe aber davon aus, dass der bei uns hauptsächlich, genauso wie es Trevor Davis auch war, hauptsächlich in den Special Teams mitarbeiten wird. Außerdem wurde Safety Marvin Evans vom Practice Squad entlassen und noch ein weiterer Cornerback, Will Redmond, ins Practice Squad gesigned. Zudem gibt's, glaube ich, nicht wirklich was zu sagen. Nö. Weiß auch nicht. Also, ich glaube, zu den Spielern kann man generell erstmal nicht viel sagen, bis sie überhaupt mal irgendwo im Training oder vielleicht sogar in einem Spiel bei den Special Teams irgendwelche Snaps gesehen haben. Da lässt sich, glaube ich, vorher auch nicht allzu viel zu denen sagen. Genau, so, dann darf Alex jetzt mal hat die Ehre und darf anfangen mit der Vorschau auf die Vikings mit der Defense. Alex, was hast du uns zu sagen? Ja, also erstmal muss man sagen, die Defense der Vikings halte ich sogar noch stärker als die der Bears. Die D-Line ist verdammt aggressiv, macht unheimlich Druck, besonders auf den Quarterback. Da muss man echt sagen, da haben sie mit den Defensive Ends Griffin und Moment und Joseph, nee, Griffin und Hunter, zwei echte Maschinen am Start. Besonders Griffin ist brutal. Der hat jetzt beim Spiel gegen 49ers ordentlich abgeliefert. Spielen eine Basic 4-3 Defense. Für mich die absoluten, ja, die Stars der Defense, Griffin und Hunter, die beiden Defensive Ends auf Right Defense und Left Defense. Dann muss man sagen, Kendricks, der Middle Linebacker, ist auch ein ziemlich hartes Vieh. Free Safety Smith, auch kann man sagen, ordentlich dabei. Und der Cornerback, der Star Cornerback der Big Queens ist Xavier Rhodes. Ist wohl so ziemlich das Beste, was man auf dieser Seite haben kann momentan. Der Typ kann wirklich, ist unheimlich massiv, athletisch und hat unheimlich gute Hände. Der fängt also Sachen ab, da macht man sich kein Bild von. Hat beim Spiel gegen die gegen die 49ers auch eine Interception gefangen. Ja, man muss sagen, die sind unheimlich stark gegen den Quarterback, haben aber ein Problem, die lassen unheimlich viel laufen. Sie vergessen ganz gerne mal, dass da noch Running Backs auf dem Feld sind. Und das hat man auch gegen die 49ers gesehen. Da sind die Running Backs einige Male gut durch die Mitte gekommen, weil die komplette Line irgendwie nach außen geblockt hat und versucht hat, die beiden Defensive Ends da durchzudrücken. Was ja bei uns jetzt nicht unbedingt das größte Problem und die größte Stärke unserer Offense ist. Ja, richtig. Aber wenn die Jungs Platz haben, denke ich mal, wird da auch einiges gehen. Ich warte schon also auf die krass. Nächsten Inside-Runs von Jamal Williams gegen die Offensive-Line. Ja, wie gesagt, also man kann in der Mitte kommt man eigentlich ganz, kamen die 49ers verdammt gut durch und ich muss sagen, die 49ers haben jetzt auch nicht gerade die mega Running Backs. Die sind einige Male gut gelaufen. Gegen den Pass sind sie unheimlich stark. Dafür sind sie halt am Boden verletzbar. Da muss man sich halt drauf einrichten. Wir haben ja gerade so ein gutes Running Game, gell? Ja, das ist vielleicht gerade das Doofe jetzt, aber vielleicht, man weiß ja nie, vielleicht haben die mal einen guten Tag. Ja, es ist doch einfach unglücklich, dass wir jetzt in Woche 2 gegen die Vikings spielen und Aaron Jones noch fehlt. Ja. Mit ja. Aaron Jones im Rückspiel sehe ich da noch deutlich bessere Chancen für uns, das Laufspiel in Gang zu bringen. Aber Montgomery hat im letzten Spiel auch gezeigt, dass das an sich kann und eigentlich ein guter ist. Nee, das ist richtig. Wie gesagt, also die D-Line ist sehr aggressiv. Das einzige Problem, was die auch die Defensive hat, ist, sie sind sehr undiszipliniert, was uns auch zugutekommen kann. Oder aber schaden kann, wenn durch so eine Undiszipliniertheit sich wieder irgendwer verletzt. Ja, richtig. Aber wie gesagt, sie haben jetzt beim letzten Spiel, ich habe es mir aufgeschrieben, haben sie Strafen gehalten, 7 Penalties für 52 Yards. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, ich bin raus. Ja, im Prinzip ist halt meiner Meinung nach wichtig, Alex hat so das Grobe zusammengefasst, die sind sehr stark gegen die Pass, vor allem sehr stark in der Coverage. Wir haben vorher schon gesagt, die Coverage war von den Bears sehr, sehr gut. Rodgers hatte wenig Anspielstationen. Von daher finde ich es wichtig, dass wir auch hier unsere Receiver wieder die guten ersten Schritte machen. Und meiner Meinung nach ist es zum einen zwingend wegen der Verletzung von Rodgers und zum anderen wird es zwingend sein, aufgrund der starken Defense, dass wir einfach früh den Ball aus Rodgers Hand geben, kurze Pässe spielen, schnelle Pässe spielen. Vielleicht mit einem starken Randall Cobb und Devonta Adams hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, könnte Jimmy Graham, der bei den Bears durchgängig in der Double Coverage, teilweise in der Triple Coverage war, ein bisschen mehr Platz bekommen und vielleicht auch mal diese frühen Pässe bekommen. 3-4 Yards reinlaufen und dann quer solche Dinger. Ich glaube, dafür haben wir ein ziemlich gutes Team, um sowas auch zu spielen, wenn man es denn macht. Und ich denke, mit Rodgers sind wir da auch so ein bisschen zu verpflichtet. Und dafür muss man dann halt, zieht man halt erst durch Läufe die Linebacker nach vorne und danach spielt man die kurzen Pässe hinter den Linebackern. Ich denke, das ist eigentlich ziemlich unsere Stärke. Ich denke auch, dass da offensiv gegen die Vikings ein bisschen was möglich ist. Es wird zwar nicht viele, 70 Yards Touchdowns geben, aber man kann sich auch mit kurzen Pässen übers Spielfeld arbeiten. Ne? Ja, also ich vermute weniger Highlight-Plays, aber trotzdem denke ich, dass wir ein gutes Spiel machen werden und trotzdem auch eine gute Chance haben werden, gegen die starke Vikings-Defense gut zu punkten. Genau, also ich denke, da werden wir, wenn wir nicht gerade, das einzige Problem, was ich diesmal sehe, ist wirklich, dass die eine ziemlich starke Passverteidigung auch auf die langen Bälle haben. 3 Interceptions im letzten Spiel zeigen, fangen können die Cornerbacks definitiv, da muss man dann halt abwarten, wie man sich da durchsetzt. Wobei man da nicht vergessen darf, dass so groß der Hype-Train von Jimmy Garoppolo auch ist und so geil sein Touchdown-Pass auch war, die 3 Interceptions waren, ich glaube, eine war getippt, aber die anderen 2 waren einfach auch richtig mies geworfen. Also, ja, natürlich, aber so die musst Würfe. Du auch erstmal fangen. Ja, aber, natürlich, aber es sind auch so Würfe, die würdest du als Cornerback von Rodgers auch nicht bekommen. Von daher ist es, natürlich ist es eine sehr, sehr starke Cornerback-Gruppe, aber man darf nicht vergessen, Rodgers wirft solche Bälle nicht. Das ist richtig. Und dazu nochmal kurz, falls jetzt irgendwer sagt, ja, aber Kyle Fuller hat auch eine Interception fallen gelassen. Ja, aber da ist Devante Adams vorher gestolpert, / man könnte es vielleicht sogar als ein Freiblocken vom Weg, also du darfst ja nicht in den Laufweg jemand anderes treten, nur um ihn wegzublocken, hätte man vielleicht sogar eine Flagge vorher werfen können. Von daher war das da nicht Aaron Rodgers Schuld, dass der Ball da nicht zum Receiver, sondern in die Hände vom Cornerback kam. Bevor wir jetzt eigentlich zur Offense kommen, möchte ich nochmal ganz kurz mit Breaking News unterbrechen. Und zwar ist der Injury Report von heute rausgekommen, also vom Mittwoch. Da steht offiziell drin, Adams also hat mit einer Schulterverletzung nicht teilgenommen. Oren Burks mit der Schulterverletzung, die ja bekannt ist, hat Limited, also Solala, teilgenommen quasi. Josh Jones mit dem Knöchel nicht. Und Aaron Rodgers mit seiner Knieverletzung hat auch nicht teilgenommen. Bei den Vikings, Cornerback Mackenzie Alexander mit einer Knöchelverletzung, der hat voll teilgenommen. Pat Elflein, der Center von ihnen, hat mit Knöchel bzw. Schulter, irgendwie beides, teilweise teilgenommen. Und Rock Thomas, der, was weiß ich, glaube ich, vierte Running Back oder dritte Running Back, und Trey Waynes, der Cornerback, die haben eine Knöchel- bzw. eine Knieverletzung und auch beide voll teilgenommen. Nur damit wir es jetzt noch kurz erwähnt haben und besprochen haben. Okay, also der Einzige, der da quasi für uns relevant wäre, beziehungsweise nein, eigentlich nicht mal, also eigentlich niemand, der für uns relevant ist, weil der Einzige, der nicht voll trainiert hat, ist Pat Elflein, und Pat Elflein ist Center Nummer 2 oder 3, glaube ich, also die Vikings haben Nummer 3, glaube ich, wieder Glück mit den Verletzungen. Nummer 3. Immer noch etwas Glück mit den Verletzungen. Von daher nichts Erwähnenswertes soweit. Aber danke, Max. Dann darfst du auch, wenn du möchtest, gleich mit der Offense von den Vikings weitermachen. Dann mache ich das doch einfach mal. Ich habe mir das Tape gegen die 49ers angeguckt. Was man sagen muss, die 49ers Defense war teilweise ganz gut, war teilweise ziemlich grottig. Auf wen wir nächste Woche gegen die Vikings am meisten achten müssen, ist neben Kirk Cousins natürlich, der eigentlich, ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat zwar teilweise ein paar mittelmäßige Würfe gemacht, hatte aber auch echt gute dabei, hatte am Ende 20 von 36 Pässen angebracht für 244 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception für ein Quarterback-Rating von 95. Das ist eine, naja, mehr als solide Leistung, schon eigentlich eine gute Leistung. Und auf wen wir bei den Receivern eigentlich am meisten achten müssen, ist Adam Thielen. Der hat die 49ers-Defense, also hat mit der quasi gemacht, was er wollte. Ist seine Routes gerannt, war dauerhaft offen. Stephon Diggs hat einen Touchdown gemacht, hat nebendran auch noch einige Yards. Ich muss kurz nachgucken. Er hat genau 43 Yards gemacht. 43 Yards gemacht. Bei 3 Receptions auf 6 Targets. Ja. Also, neben dem Touchdown war, naja, war ganz okay. Eigentlich nicht so groß viel zu berichten über den. Auf wen wir noch achten müssen, ist ganz eindeutig. Und zwar hat er nicht so viel gemacht. Kyle Rudolph, der Tight End, hat aber seinen Touchdown abgeliefert in einem wichtigen Moment vom Spiel. War in der Endzone, naja, also frei war er nicht wirklich. Er hat sich einfach zum Ball umgedreht und hat ihn gefangen, während sein Gegenspieler quasi nichts abgeliefert, also sich zum Ball umgedreht hat und den Ball durch die Finger hat flutschen sehen von sich selber. Und Delvin Cook hat die Defense, hat, also Rushing Yards hat er 40 Stück gehabt, aber Receiving Yards hat er 55 gehabt. Auch ganz spannend. Das heißt, der ist auch so eine Art Dual Threat, zweischneidiges Schwert, ganz schön gefährlich. Und Latavius Murray als quasi reiner Running Back hat auch noch 42 Yards Rushing gemacht. Ich glaube, da müssen sich unsere Verteidiger auf einiges einstellen. Ja, muss aber unsere sagen, Linebacker. Er hat Versuche gebraucht, ne? 3,8 Yards im Schnitt. Das ist okay, aber es ist jetzt auch nicht gerade mega. Genau. Ansonsten offensiv die O-Line mittelmäßig. Also wenn wir einen guten Pass-Rush hinkriegen, und zwar mit Defensive Coordinator Mike Pettin, ist ja so, dass der immer versucht, das freie Rusher hinzukriegen, also quasi die Offensive Line bzw. die Offensive zu verwirren, dass sie quasi niemanden blocken und dafür andere Spieler frei sind, quasi frei durchrennen können auf dem Quarterback. Wenn er das hinkriegt gegen die Vikings, sehe ich es eigentlich ganz gut, dass sie Kirk Cousins ordentlich unter Druck setzen können. Und dann denke ich, dass da auch einiges möglich ist für die Defense. Am Anfang wird es wahrscheinlich wieder schwer. Aber ich glaube, wir haben jetzt ja gelernt wieder, dass man nicht aufgeben darf, selbst wenn es 20-0 gegen einen steht. Auch wenn ich ganz ehrlich zugeben muss, gegen die Vikings wird es ja nochmal ein deutliches Stück schwerer als gegen die Bears. Ja. Wobei man nicht vergessen darf, dass die Vikings halt auch einfach die Vikings sind. Die haben letzte Saison sehr viel Glück gehabt mit Verletzungen. Also natürlich haben die Quarterback-Verletzungen gehabt, keine Frage. Ist ärgerlich, Teddy Bridgewater war schon verletzt, Sam Bradford hat sich dann noch verletzt. Aber sonst war Dalvin Cook vor der Saison, nicht zu vergessen. Aber sonst war halt nichts. Also die haben mit der kompletten O-Line gespielt. Die Defense, egal ob es die Line oder die Cornerbacks waren, waren von vorne bis hinten alle durchgehend fit und gesund. Und ansonsten, wenn es halt in die Rotation kommt und in den Momenten, und das gibt's auch während eines Spiels, kommt es in die Rotation und dann sind die Vikings doch auch immer mal wieder ein bisschen anfällig. Richtig, bei anfällig fällt mir ganz stark die O-Line der Vikings ein, wie Max schon gesagt hat, die sind echt unter Druck, sind die löchrig wie ein Schweizer Käse. Das hat man auch gegen die 49ers wieder gesehen, dass eine, sag ich mal, Durchschnitts-Defense wie die der 49ers so ein Alarm im Backfield, der Offensive Backfield der Vikings machen konnte. Erschreckend, aber da sind sie wirklich echt schwach. Das Problem, was ich auch gesehen habe, und da müssen, können wir wirklich ansetzen, ist, wenn Kirk Cousins unter Druck gerät, trifft er immer noch sehr komische Entscheidungen teilweise. Also da waren ein paar Sachen dabei, da habe ich mir gedacht, okay, für das Geld hätte ich mehr erwartet. Aber man muss auch schauen, also nicht, dass ich die Vikings oder Kirk Cousins, ich bin wahrscheinlich einer von denen, der am lautesten schreit, dass Kirk Cousins überbezahlt ist und auch total overhyped ist, aber man darf nicht vergessen, dass Kirk Cousins halt auch noch nicht so lange da ist. Also ja, natürlich. Beziehungsweise ist jetzt letztes Wochenende sein erstes Spiel war, ich weiß gar nicht, wie viel der in der Preseason gespielt hat, aber vermutlich auch nicht so viel. Also es war sein erstes Regular Season Game. Er hat 244 Yards und 2 Touchdowns abgeliefert und das ist schon für einen Neuankömmling eigentlich ziemlich gut. Ich habe beim Rating von 95,1, ne? Also ich habe schon bei meinen Predictions vor der Saison habe ich gesagt, dass wir heute bessere Chancen haben, weil Cousins wahrscheinlich noch nicht so da ist, weil Murray noch nicht so da ist und weil Cook auch noch fast nichts gespielt hat. Aber die haben in der ersten Woche gegen die Niners, auch wenn, wie Max schon sagte, die Niners Defense so zwischen gut und böse immer hin und her gewackelt ist wie sonst was, darf man nicht vergessen, die haben eigentlich eine echt gute Leistung abgeliefert, leider. Was mir aufgefallen ist, und das ist sehr faszinierend gewesen, dass die Receiver beim Pass alle 50% ihrer Pässe nur angenommen haben. Es ist keiner wirklich dabei, der mehr genommen hat. Thielen hat 6 von 12 gefangen, Dix hat 3 von 6 gefangen, Rudolph 1 von 2. die Zahlen, 102 Yards für Thielen, kein Touchdown. Der hat zwar ordentlich gefangen, aber nichts produziert dabei. Dix hatte einen Touchdown bei 43 Yards und Rudolph diesen berühmt-berüchtigten Touchdown mit 11 Yards. Das ist nicht wirklich viel. Die teilen sich das da gut auf. Betreiben einen riesen Aufwand, muss man einfach sagen, aber wirklich 50% der Pässe pro Nase ist nicht wirklich viel. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass die Vikings Offense nicht so stark ist, wie sie auf dem Papier aussieht. Also zum einen, natürlich gibt es diverse Dinge, aber Max hat schon gesagt, die O-Line ist anfällig. Kenny Clark hat letzte Woche gegen die Bears gezeigt, boah, der hat teilweise in Double, der wurde gedoppelteamt und ist trotzdem noch durchgerannt. Und wenn der Running Back kam, hat er sich von zwei Spielern gelöst und hat den Running Back umgeballert. Das war richtig geil. Mike Daniels hat ein gutes Spiel gemacht. Mo Wilkerson hat ein okay bis gutes Spiel gemacht. Er ist noch nicht in alter Form, aber er hat gezeigt, dass er auf jeden Fall auf dem Weg dorthin ist. Dann hat ein Nick Perry ein solides, gutes Spiel gemacht. Auch nicht das Beste. Also es wurde, glaube ich, viel davon overhyped, dass er halt am Ende den Tackle und den Forced Fumble zum Game-Sieg gemacht hat. Aber auch Nick Perry hat eigentlich ein solides, gutes Spiel gemacht. Reggie Gilbert hat ein gutes Spiel gemacht. Und wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass Clay Matthews mit den 6-7 Malen, die er frei war und zum Quarterback hätte kommen können, den auch umgehauen hätte. Also es war nicht immer der Quarterback, war auch teilweise nur der Running Back mit einem Tackle for Loss, aber also Clay Matthews hatte bestimmt 3 Chancen auf 6. Nimmst du die dazu, haben wir eine ziemlich starke Front 7. Blake Martinez ist super stark. Beziehungsweise, ja, Front 6, wenn man es so nehmen will. Wir haben teilweise nur mit 3 Linebackern gespielt, dann haben wir am Anfang was Komisches gespielt mit 2 Defensive Linemen. Aber wir haben jedenfalls eine gute Front und ich denke, wir können, wenn Clay Matthews die Tackles macht, den Lauf sehr gut verteidigen und können auch gut Druck auf Cousins machen und dann wird die Offense gar nicht mehr so gut sein. Man darf halt auch nicht vergessen, die haben effektiv produziert 2 Touchdowns und ein Field Goal. Der andere Touchdown war ein Pick 6. Die Defense hat 3 Interceptions produziert, 2 Fumbles, davon einen recovered. Das heißt, im Prinzip hat die Defense 4 Turnover produziert und mit 4 Turnovern im Nacken hat die Offense trotzdem nur 2 Touchdowns hinbekommen. Ja, genau. Das ist, auch wenn es auf dem Papier gut aussieht und auch die Stats von den Spielern gut aussehen und es auch die Completion von Cousins gut aussieht, 244 Yards sind auch nicht wenig, 2 Touchdowns geworfen sind auch stark, aber alles in allem sieht alles richtig gut aus, aber sie haben 7 von 17 Third Downs geschafft. Und da das neue First Down geschafft. 7 von 17. Das ist richtig scheiße. Also das ist wirklich richtig schlecht. Ja, und da müssen wir ansetzen. Durchschnittlich 4,8 Yards gemacht. Das ist okay. Aber 7 Penalties insgesamt für das gesamte Team. Davon glaube ich 2. Ich glaube 2 waren bei der Offense. Und selbst auch noch einen Turnover produziert. Ich glaube, Delvin Cook hat den Ball einmal fallen gelassen. So richtig stark war es nicht. Genau, also das ist auch so ein Ansatz, den wir noch haben bei der Offense. Delvin Cook ist zwar ein guter Running Back, keine Frage, der kann laufen. Er hat nur ein kleines Problem, er hat eine unheimlich miese Ball Protection. Also wenn man da gegen den Ball arbeitet, dann kann man echt Turnover produzieren. Die Penalties haben für 52 Yards Raumverlust gesorgt, die 7 Stück. Das ist auch sowas, die sind relativ undiszipliniert. Zwar immer nur kleine Strafen, nie was Großes, sondern das sieht so mit 52 Yards, das waren alles so 5er oder mal 10 Yards, also keine bösen Sachen, aber halt Strafen. Und wenn man sich davon weghält und Turnover produziert in Form von Ballverlusten bei Cook und in der Board Protection, in der löchrigen Board Protection dieses Kerls, dann wäre da schon was drin. Ja, ich denke, wir haben jetzt alles relativ gut und relativ weit abgedeckt. Dann kommen wir mal zu unseren Tipps. Max, willst du anfangen? Was tippst du denn für das Spiel am Wochenende? Ich tippe jetzt einfach mal, dass die Vikings einen Touchdown machen werden. Einen Touchdown mit Two-Point-Conversion und ein Field-Goal. Sind wir bei 18 Punkten. Und die Packers werden insgesamt 3 Touchdowns und ein Field-Goal machen. Ja, 3 Touchdowns und ein Field-Goal. Sind wir bei 24-18 als Endergebnis. Alex, siehst du das ähnlich oder siehst du vielleicht was anders? Ja, doch, ich sehe das ähnlich. Ich denke mal, wir werden genau so wird es passieren. Wobei ich der Meinung bin, dass wir wahrscheinlich einen Pick 6 kassieren werden, weil Rhodes wird irgendwo mal seine Finger dazwischen kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, ich sehe es im Prinzip auch so ähnlich. Natürlich sehe ich auch die Packers vorne, aber ein bisschen knapper. Ich glaube, dass es entweder sowas wird wie ein 21-20, wo dann die Vikings vielleicht 2 Touchdowns, 2 Field Goals machen. Oder vielleicht ein 24-21, wo wir dann ein Field Goal mehr haben. Vielleicht auch wieder ein 24-23. Also so ein, im Prinzip so der Score, Endscore von den Bears passt schon ziemlich gut. Ich sehe beide Teams, wenn man es objektiv sieht, auf ziemlich demselben Niveau. Aber wir haben Rodgers, wir sind die Packers und wir gewinnen. Von daher, ich sag mal, 24-21 gebe ich als Tipp ab. Und auch wie letzte Woche machen wir diese Woche zum Schluss nochmal Bold Predictions. Ich habe es letzte Woche schon erklärt, einfach Tipps, die unserer Meinung nach eintreten könnten, aber sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Alex, hau rein. Nachdem ich ja letzte Woche den Nick ein bisschen geschockt habe, werde ich mich diesmal ein bisschen zurückhalten. Ich denke, dass wir mit ziemlicher Sicherheit eine Menge Fumbles sehen werden von Cook. Und ich hoffe, dass unsere Cornerbacks auch mal wieder ordentlich Gas geben und dass wir da vielleicht die ein oder andere Interception sehen. Max, deine Bold Prediction für das Spiel? Ich habe sogar 2. Und zwar, meine erste ist, dass die Vikings maximal einen Offensive Touchdown schaffen. Klingt jetzt vielleicht nicht so bold, aber da muss die Defense der Packers auch erstmal hinkommen. Und zwar der eine, maximal eine kommt im ersten oder spätestens im zweiten Drive. Danach passt sich die Packers Defense so an, dass die Vikings nach dem zweiten Drive auf keinen Fall mehr einen Offensive Touchdown machen werden. Das ist meine erste Bold Prediction. Und die zweite ist, die ist also wirklich sehr, sehr bold. Clay Matthews hatte ein Scheißspiel gegen die Bears. Und er ist trotzdem so ein richtiger Wettbewerbstyp. Und er wird es hassen. Der wird die erste Nacht nicht gut geschlafen haben. Der wird jetzt im Training Vollgas geben und der wird gegen die Vikings mehr als hoch motiviert sein. Deswegen sage ich, der hat 2 oder mehr Sacks und einen Defensive Touchdown. Das ist schön, aber damit hast du mir ein bisschen meine Bold Prediction geklaut. Jetzt muss ich mir ein bisschen was aus dem Hut zaubern. Ich dachte mir nämlich auch, Clay Matthews war so oft frei und hat es dann am Ende verhauen. Diese Woche muss er was machen. Okay, dann mache ich es anders. Und zwar nehme ich nicht Clay Matthews, sondern ich sage, dass die Packers Edge-Rusher, ich beschränke mich nicht auf die Edges, sondern Kenny Clark zum Beispiel darf auch, dass die Packers Front 7 plus Blitze 4 Sacks mindestens holen und dass Jair Alexander eine Interception fängt. Zum Thema Blitzen muss ich nochmal auf die Offense gehen von den Vikings. Das wird das absolute Allheilmittel sein. Also ich denke mal, das wird einer der Keys sein, dass man ordentlich blitzt, weil das können die gar nicht haben. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Diese Woche ein bisschen früher als letzte Woche. Mal schauen, wann wir es nächste Woche schaffen. Wir versuchen natürlich immer so viel an Infos über die Woche noch für euch mitzunehmen, wie es geht. wir wünschen euch, oder ich wünsche euch an der Stelle ein schönes Spiel gegen die Vikings, hoffentlich einen Sieg, eine Feier über die lila Prinzessin und eine schöne Woche bis dahin. Macht's gut. Jo, ciao. Tschüss.